Sommerzeit, Reisezeit. Aber für viele Eltern mit kleinen Kindern ist es gar nicht so einfach, den Urlaub zu planen. Sie fürchten den Stress im eigenen Auto und den Stau auf der Autobahn. Für teure Flugreisen reicht oft das Geld nicht. Hier hilft die Deutsche Bahn. Seit einigen Jahren bietet sie Eltern eine Alternative zum Auto, nämlich den Urlaubsexpress. Wir freuen uns, heute Frau Heimann im Studio begrüßen zu dürfen. Sie hat diese Idee mitverwirklicht. Guten Tag, Frau Heimann. Guten Tag. Wollen Sie zunächst unseren Hörern kurz erklären, was das Besondere am Urlaubsexpress ist? Natürlich, sehr gern. Man kann sagen, der Urlaub beginnt schon beim Einsteigen. In den Zugwaggons ist wirklich Raum für alles, außer Reisestress. Es stehen 324 Sitzplätze zur Verfügung und an jedem gibt es einen Kopfhörer, sodass man bequem Radio- und Musikprogramme genießen kann, während die Kinder an großen Tischen malen, spielen oder basteln können. Wird den Kindern auf den langen Fahrten nicht trotzdem schnell langweilig? Dann können sie ja in das rollende Kinderland gehen. In diesem Wagen gibt es alles, was sich Kinder wünschen. Für die Kleinsten schöne Spielsachen und die Größeren können witzige Basteleien ausprobieren oder ins Kinderkino gehen. Auch Märchenkassetten kann man sich anhören. Für die noch Älteren werden Computer aufgestellt, die mit spannenden Spielen vollgepackt sind. Die Eltern brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen, denn zwei erfahrene Kindergärtnerinnen fahren immer mit und kümmern sich um die kleinen Fahrgäste. Sie sorgen auch dafür, dass es keinen Streit unter den Kindern gibt. Wann und wohin fährt denn der Urlaubsexpress? In diesem Jahr geht es an die Ostsee, und zwar vom 1. Juli bis zum 28. August, jeden Samstag. Bis zum 31. Juli fährt der Zug zusätzlich auch am Mittwoch. Die Fahrt beginnt um 6 Uhr in Düsseldorf, aber man kann in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Essen, Dortmund und Hamburg, zusteigen. Und wie hoch sind die Kosten für so eine Reise? Kann sich das denn jeder leisten? Ja, denn wir haben einen Familiensparpreis für Eltern und Kinder bis 17 Jahren. Das sind 198 Euro für die Zugfahrt. Für alle anderen gibt es den Superspartarif. Hier zahlt die erste Person 99 Euro und bis zu 4 weitere Fahrgäste je 49 Euro. Kinder bis 5 Jahre fahren kostenlos mit. Auf so langen Fahrten bekommt man doch Hunger. Und kleinere Kinder und Babys müssen ja öfter essen. Gibt es im Zug auch ein Restaurant? Für den kleinen und großen Appetit ist im Bistrowagen alles da. Wer aber lieber in seinem Zugabteil sitzen bleiben möchte, für den gibt es den Am-Platz-Service. Viele unserer Zuhörer möchten jetzt sicher noch wissen, wo sie Fahrkarten für den Urlaubsexpress bekommen können. Kein Problem. Die gibt's in jedem Reisebüro, das mit der Deutschen Bahn zusammenarbeitet. Und für mehr Informationen können Sie auch die Hotline wählen. 01 80 500 0223. Da werden täglich von 8 bis 20 Uhr alle Fragen beantwortet, die sich vielleicht noch stellen sollten. Wir bedanken uns bei Ihnen und wünschen Ihnen und unseren Zuhörern schöne Ferien. Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten.